Genosse Kim Jong-un schickte die Geschenke in den Kreis Samjiyon. Kim Jong-un, der sich um die Entwicklung des Kreises Samjiyon vom Bezirk Ryanggang zur vorbildlichen Gebirgsstadt und zum Musterkreis bemüht, schenkte dem Kreis Dutzende Traktoren für die Landarbeit und viele Bildungsanlagen.